Yeah. Sag, wieso fragst du? Mache ich Mucke aus dem Herzen. Deutscher Rap ist eine Nutte, die nicht lernen will. Hör mir zu, denn ich erklär dir. Viele sind verwirrt, weil jede der Ziele so fern wirkt. Dieses Gold ist wert, es sich zu holen. Porte-parole, mon frère, das ist mein Slogan. Ich hör die Stimme in meinem Kopf, die mir sagt, gib Gas, damit du jeden schockst wie Zidane. Ich trag die Schocks oder Air Max im Block. Ich hab für Fans noch genügend fertige Songs. Bin täglich am Schreiben, was mir gerade in den Kopf kommt. Andere Rapper sind daheim und machen Hotbox. Würd gerne wissen, was denn will ich gerade geht. Frustration hört die Stille der Moscheen und ich auch. Deshalb spreche ich so laut. Ich bleibe gerade und zerbreche nicht an Frauen. Ich bin down. Mit jedem, der mich hier versteht, Kanax hören mich aus irgendwelchen Internetcafés. Wie kann es sein, dass alles, was ich gelernt hab, so falsch ist? In meinem Herzen so viele Falten. Ich werde alt, mit der Zeit hab ich gelernt. Warst du ehrlich, Bruder, bist du für keinen mehr was wert? Yeah, das war's von mir. Ich rede nicht mehr viel, denn ich werd die Szene therapieren, therapilisieren, Bruder. Gemeinsam einsam, yeah. Komm mit, trist und grau.